Atreo verstand die Antwort nicht. Zögernd fragte er, »Ist er wie du?« »Er ist wie ich, denn er ist in allem mein Gegenteil.« Atreo sah ein, dass er auf diese Weise nichts von ihr erfahren würde. Außerdem beunruhigte ihn ein anderer Gedanke. »Du bist todkrank, goldäugige Gebieterin der Wünsche. Fuchur und ich werden dich gern begleiten, wohin auch immer, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob Fuchurs Kräfte noch ausreichen.« »Danke, Atreo«, erwiderte sie. »Danke für dein tapferes und treues Angebot. Aber ich gedenke nicht, euch mitzunehmen. Den Alten vom wandernden Berge findet man nur allein. Und Fuchur ist auch schon nicht mehr dort, wo du ihn zurückgelassen hast. Er befindet sich jetzt an einem Ort, wo all seine Kräfte erneuert werden. Und auch du, Atreo, wirst bald an jenem Ort sein.« Ihre Finger spielten mit Aurin. »Welcher Ort ist das?« »Das brauchst du jetzt nicht zu wissen. Du wirst schlafend dorthin gelangen. Der Tag wird kommen, an dem du erkennen sollst, wo du warst.« »Aber wie kann ich schlafen?« rief Atreo, und vor Besorgtheit vergaß er jede rücksichtsvolle Ausdrucksweise. »Wenn ich weiß, dass du jeden Augenblick sterben kannst.« »Ich bin nicht ganz so verlassen, wie du glaubst. Ich sagte dir schon, dass es manches gibt, was für dich unsichtbar ist. Ich habe meine 7 Mächte um mich, die zu mir gehören, wie zu dir deine Erinnerung oder dein Mut oder deine Gedanken. Du kannst sie nicht sehen noch hören, und doch sind sie alle bei mir in diesem Augenblick. 3 von ihnen will ich bei dir und Fuchur lassen, damit sie euch betreuen. 4 nehme ich mit mir, und sie werden mich begleiten. Du aber, Atreo, kannst getrost schlafen.« Bei diesen Worten der kindlichen Kaiserin fiel plötzlich alle Müdigkeit, die während der großen Suche in ihm entstanden war, über Atreo wie ein dunkler Schleier. Aber es war nicht die steinschwere Müdigkeit der Erschöpfung, sondern eine ruhevolle und friedliche Sehnsucht nach Schlaf. So vieles hatte er die goldäugige Gebieterin der Wünsche noch fragen wollen, doch nun war ihm, als habe sie durch ihr Wort allen Wünschen in seinem Herzen Einhalt geboten und nur einen einzigen Übermächtigen übrig gelassen, den nach Schlaf. Die Augen fielen ihm zu, und sitzend, ohne umzusinken, war er schon ins Dunkel hinübergeglitten.